Entschuldigung. Ich wollte ja sagen, der Kuchen. So, dann schön, dass ihr da seid. Jetzt müssen alle schweigen. Es sind tatsächlich 1, 2, 3, 2,5 mehr Leute da, als das letzte Mal sich im Februar eine Lesung gemacht haben. Deswegen sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Wer ist die halbe Person? Nee, die Zahl ist nicht gerade. Das letzte Mal war es eine gerade Zahl und jetzt ist es eine ungerade, deswegen 2,5. Nicht 2,5 mehr Personen, sondern 2,5 mal mehr. Okay. Ja. Ich wollte andere Veranstaltungen. Ah, okay. Ja, passt besser, dann ist er gut. Weil heute gibt es nämlich ein Agit-Punkrock-Lyrik-Sprechstück gegen Krieg und Militarisierung, das schlicht und einfach heißt Fuck the Army. Also weil du ja das erste Mal da bist, als Einziger, sage ich dir einfach, was ich hier sonst so mache. Ich mache nämlich diese Lesungen jeden dritten Donnerstag im Monat. Hier im Regenbogencafé, ich glaube seit einem Jahr ungefähr. Nee, länger. Auch mit euch, mit Kaffee Klatsche. Ja, sehr schön. Ich erzähle immer irgendwas anderes zu irgendwann einem anderen Thema. Und die Lesungen sind zugegebenermaßen auch mal mehr, mal weniger gut. Mal gucken, was es heute gibt. Und wer sich selbst davon überzeugen will, diese Aufnahmen, die vielleicht andere gerade hören, die mache ich jetzt seit knapp über einem Jahr und die landen auch irgendwann auf archive.org. Da könnt ihr gerne euch selber davon überzeugen, was mehr oder weniger gut geworden ist. Das war es aber schon dazu. Was es aber mittlerweile auch immer noch gibt, sind so selbstreferenzielle Worte zur Lesung, die euch gleich erwartet. Und dieses Mal... Soll ich eine Frage jetzt mal vorstellen? Ist eigentlich keine... Das ist eine Lesung. Vorher. Ja, kannst du gerne. Genau, also ich glaube zum Beispiel so, also ich bin selber Grafikdesigner, also, ne? Ja. Wo ich habe Interesse an Grafikdesign und was auch jetzt oben, ich stelle das auch ein Grafikdesign, so, ne? Und habe da Arme und dann so mit Frankleute und so weiter, ne? Und dann, ich wollte sagen, so, aber die Länder, die oft zum Beispiel werden angegriffen oder so, da sind eigentlich oft. Und selbst im Militär, aus Ausland Militäreinsatz dort liegt, dann sind die meisten Länder, die auch Grafikdesigner dort als Feind werden bezeichnen. Ja. Und kannst du nicht eigentlich als Grafikdesigner dort arbeiten, weil eigentlich du machst nur ein Papier oder ein Licht, oder so wie dieses Licht hier, so weiß Ding oder so, aber vor denen dort, vor diese Leute, die Militärwohnungen haben und so, du bist... sehr gefährlich. Ja, Krieg ist immer gefährlich, deswegen mache ich die Lesung. Halt. Militär, aber sind bezeichnet zum Beispiel Künstler oder Grafikdesign als gefährlich, das wollte ich. Ah, okay. Ja, aber darum geht es heute ein bisschen, aber nicht nur, weil eigentlich geht es um Krieg und Militarisierung als solches. Und für meine Lesungen ist es tatsächlich auch nichts Ungewöhnliches, weil ich habe mal nachgezählt, es ist mittlerweile die 7. Lesung zum Thema. Da gehört zugegebenermaßen Best-of dazu. Die habe ich dann vor genau einem Jahr gemacht, zu meinem 3. Punk Not War Geburtstag. Und das ist auch so, weil Punk Not War eben nicht nur ein Name ist, unter dem die Lesungen hier laufen, sondern auch mehr oder weniger das Programm. Und deshalb ist es ja auch nicht verwunderlich, dass ungefähr ein Viertel der ungefähr 30 Lesungen, die ich mittlerweile geschrieben habe, zum Thema Krieg sind. Und außerdem sind die Februarlesungen traditionell zum Thema Krieg, weil, wie ich nur nebenbei bemerken will, dass jetzt die 4. ab heute Punk Not War ins 4. Jahr geht. Genau. Und deswegen ist Thema eigentlich auch ein traditionelles, Thema ist ein traditionelles Krieg. Krieg ist ein traditionelles Thema. Und nach 4 Jahren wage ich langsam von Tradition zu sprechen. Und mein bestimmendes Thema ist auch Krieg, neben Nazis, nebenbei bemerkt, zu denen ich auch schon 2 Lesungen gemacht habe und die auch am meisten gelesen habe bis jetzt. Aber Krieg ist das bestimmende Thema, weil es ohne Krieg diese Lesungen auch gar nicht geben würde. weil dann wären sie auch einfach nicht nötig. Weil damals vor 4 Jahren fand ich es aber nötig, was gegen Krieg, damit meine ich immer gegen jeden Krieg und Militär, natürlich gegen jedes Militär zu machen. Weil am 25. Februar vor 4 Jahren, 2022, begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und was hierzulande passiert ist, dass große Teile der bundesdeutschen Bevölkerung, flankiert von weiten Teilen der Linken, die Kriegsschalmeien ausgepackt hat und kräftig im Kriegsgetöse mitgetrötet hat und sich entweder für die eine oder die andere Seite positioniert hat. Das war mir damals und ist mir auch heute noch zuwider, sodass ich eben wieder, dass ich damals ein paar alte Punkrock-Tracks ausgepackt habe, sie in eine Form gegossen und mit Geschichten aus meinen antimilitaristischen Aktivitäten verrührt habe, weil ich einfach nicht verstehen kann und immer noch nicht verstehe, wie einfach mal viele, die es besser wissen müssten, einfach mal vergessen konnten, dass jeder Krieg einfach nur Moppelkotze und jedes Militär einfach nur ein Scheißverein ist. Was sie stattdessen gemacht haben, ist, dass sie sich mitten rein in eine militärische Logik begeben haben und eben nicht mehr gesehen haben, dass es darin nur eines gibt und das sind Verlierer. Und was anderes kann es auch gar nicht geben. Und als erstes, und das ist das Grausamste dran, stirbt dabei immer die Menschlichkeit. Wenn du aber der Logik des Krieges oder in der Logik des Krieges gefangen bist, dann siehst du genau das nicht mehr. Du wirst quasi selbst zur lebenden Leiche. Daran zu erinnern, dazu habe ich damals die Lesung gemacht. Eigentlich aber erst 3 Wochen nach Kriegsbeginn im März. Vielen Dank nochmal, dass das hier in der Regenfunkfabrik so schnell möglich war damals, im Kino damals. Weil die Idee aber im Februar zu den Lesungen geboren wurde, sind die Februarlesungen meine Geburtstagslesungen. Und in den letzten 4 Jahren ist leider auch viel Blut sinnlos im Boden versickert. Und gerade sieht es so aus, als würde sich daran so schnell nicht viel ändern. Eher im Gegenteil. Das Militärische dringt im Schweinsgalopp in immer mehr gesellschaftliche Bereiche vor. Und damit meine ich nicht nur die durch eine Sonderverschuldung finanzierte und durch Sozialabbau flankierte Aufrüstung. Vor allem meine ich die faktisch so gut wie wieder eingesetzte Wehrpflicht. Gerade werden Fragebogen an alle Jugendlichen verschickt, die dieses Jahr 18 Jahre alt werden. Und mit dieser Lesung will ich auffordern oder hoffentlich meinen Teil dazu beitragen, dass einige dabei nicht machen und diese Briefe einfach ignorieren oder gleich in die Tonne kloppen. Denn auch wenn der Brief noch nicht heißt, dass man gemustert wird, bedeutet er doch eine Wehrerfassung für später. Und das lässt sich durch einfaches Ignorieren einfach umgehen. Weil das aber ein Bußgeld nach sich ziehen könnte, in das auch eine Aufforderung an ältere Säcke wie mich zum Beispiel, ist das auch eine Aufforderung an ältere Säcke wie mich zum Beispiel, den Betroffenen die Angst zu nehmen, ihnen Mut zuzusprechen, diesen Schritt zu machen und solidarisch mit ihnen zur Seite zu stehen. Weil von der Wiedereinsetzung der Wehrpflicht sind aber eben auch nur scheinbar junge Menschen betroffen. Gemein sind wir damit alle, weil das Kanonenfutter, das sie damit rekrutieren wollen, für Krieg und Militarisierung steht, von der wir auch alle betroffen sind. Ausreden, sich gegen Wehrpflicht zu positionieren, gibt es nicht. Und vielleicht gibt es diese Lesung auch eine Inspiration dafür, dagegen zu sein. Ob ich das dann so offensichtlich hingekriegt habe, weiß ich nicht. Denn in den letzten 4 Jahren hat sich auch die Art und Weise, wie ich meine Lesungen schreibe, geändert. Mit jeder, also fast jeder Lesung probiere ich was Neues aus. Diesmal eben das Agit-Punk-Rock-Lyrik-Sprechstück. Inspirieren habe ich mich dafür von den FTA-Shows gelassen. Damals, zu Zeiten des Vietnamkriegs, ist ein Ensemble, zu dem zum Beispiel so die US-Schauspielerinnen Jane Fonda und Donald Sutherland, so als die bekanntesten Namen, gehörten, Die sind durch die US-Kasernen getingelt, beziehungsweise sie haben es versucht, sind, soweit ich weiß, nie reingekommen und haben das dann an irgendwelchen Orten daneben gemacht, um die Soldatenproteste gegen den Vietnamkrieg zu unterstützen. Meine Lesung hat aber damit nicht viel, so viel zu tun. Außer vielleicht die Idee, dass mit einer anderen Form als schnöden Politiksprech mehr Herzen und Köpfe zu gewinnen sind. Das war und ist zumindest eine der zentralen Ideen hinter Punk Not War. Wie ich das genau umsetze, weiß ich in der Regel noch nicht, wenn ich meine Ankündigungen schreibe. Deshalb habe ich meine Lesung zumindest in seiner groben Struktur an meine allererste Lesung angelehnt. Das heißt, das Rückgrat für diese Lesung sind Punktexte, oder was ich zumindest dafür halte, aus fremder Feder. Die allermeisten lese ich, einzelne spiele ich euch auch vor. Und die Wurst aufs Brot dieser Lesung kommt von mir selber. Und ob das diesmal was geworden ist, könnt ihr mir ja gerne danach sagen. Jetzt aber geht's erstmal los. Und zwar mit einem Track von ich weiß nicht, ob das Erblast oder Erblast heißt. Ist aber auch egal. Heute Nacht habe ich vom Krieg geträumt. Am Morgen war er da. Die Welt entzweit, unfühlbar kaum. Und fremd bestimmt, der Sensenmann ist da. Das Sterben ist jetzt laut und bunt, ganz deutlich wahrnehmbar. Habt ihr gehört? Da war es wieder. FTA. Foxtrot Tango Alpha. Hört ihr es nicht? Ganz leise, im Hintergrund rauschen, zwischen den Donnerschlägen der Artillerie. Foxtrot Tango Alpha. FTA. Summt zwischen dem Surren der drohenden Drohnen. Hört er es nicht? F, T, A. Nochmal. Als Teufel zwischen dem Gesang der Maschinengewehre, ganz leise. Es wispert zwischen dem Schreien der Sterbenden. Foxtrot, Tango, Alpha. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, ob ich der Einzige bin, der es hört? Das kommt mir nicht aus dem Sinn. Drüber denke ich nach, seitdem ich damals, wie so viele, in den Krieg gezogen bin. Mir schien es recht, mir war es recht, denn die Zeiten damals waren schlecht. Die Ordnung, wie wir sie kannten, geriet tagtäglich mehr ins Wanken. Je stärker das Wanken, desto weicher wurden auch die Schranken dessen, was zu sagen war. Sagbar war auf einmal wieder, was lange nicht mehr sagbar war. Man muss es ja mal sagen, es geht uns nicht mehr gut. Millionen Arbeitslose vorm Sozi steht ein Herr. Die Konjunktur macht kleine Sprünge, in den Straßen tobt der Mob. Ich mag es ja kaum sagen, wir brauchen einen Krieg. Aber populär muss er sein, drum singe ich dieses Lied. Danach wird alles besser, danach wird alles wieder gut. Wir brauchen diesen Krieg. Wir brauchten diesen Krieg. Mir schien es recht, mir war es recht, denn die Zeiten damals waren schlecht. Damals ist 4 Jahre her und von den Zeiten damals spricht heute niemand mehr. Und als der Krieg im 4. Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Heldentod. Der Krieg war aber noch nicht gar, drum tat es dem Kaiser leid, dass sein Soldat gestorben war, erschien ihm nicht noch vor der Zeit. Der Sommer zog über die Gräben her und der Soldat schlief schon. Da kam eines Nachts eine militärische ärztliche Kommission. Es zog die ärztliche Kommission zum Gottesacker hinaus und grub mit geweihten Spaten den gefallenen Soldaten aus. Der Doktor besah den Soldaten genau oder was von ihm noch da war. Und der Doktor fand, der Soldat war KV, er drückte sich vor der Gefahr. Und sie nahmen sogleich den Soldaten mit. Die Nacht war blau und schön. Man konnte, wenn man keinen Helm auf hatte, die Sterne der Heimat sehen. Sie schütteten ihm einen feurigen Schnaps in den verwesten Leib und hängten 2 Schwestern in seinen Arm und ein halb entblößtes Weib. Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt, drum hinkt ein Pfaffe voran, der über ihn ein Weihrauchfass schwingt, dass er nicht stinken kann. Voran die Musik mit Chindrara spielt einen flotten Marsch. Und der Soldat, so wie er es gelernt, schmeißt seine Beine vom Arsch. Und brüderlich den Arm um ihn 2 Sanitäter gehen, sonst flöge er noch in den Dreck hinein, und das darf nicht geschehen. Sie malten auf sein Leichenhemd die Farben schwarz-weiß-rot und trugen's vor ihm her, man sah vor Farben nicht mehr den Kot. Ein Herr im Frack schritt noch voran mit einer gestärkten Brust, der war sich als deutscher Mann seiner Pflicht genau bewusst. So zogen sie mit Chindrara hinab die dunkle Chaussee und der Soldat zog taumelnd mit, wie im Sturm die Flocke Schnee. Die Katzen und die Hunde schreien, die Ratzen im Feld pfeifen wüst. Sie wollen nicht russisch sein, weil das eine Schande ist. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, wallen alle Weiber da mit Chindra und Hurra. So viele tanzten und johlten um ihn, dass ihn keiner sah. Man konnte ihn einzig von oben noch sehen. Und da sind nur die Sterne da. Die Sterne sind nicht immer da. Es kommt ein Morgenrot. Doch der Soldat, so wie er es gelernt, zieht in den Heldentod. Die Bäume verneigten sich, Vollmond schien und alles schrie Hurra. Mit Chindrara und Wiedersehen und Weib und Hund und Pfaff. Und mittendrin der tote Soldat, wie ein besoffener Aff. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, kommt's, dass ihn keiner sah. So viele waren herum um ihn, mit Chindra und Hurra. Heute spricht fast niemand mehr von denen, die damals für den Krieg gesprochen haben. Denn sie waren in den Krieg gezogen, auf den Lippen Heil und Sieg. Dabei ist es auch geblieben, denn sie kommen nie mehr zurück. Ihr Geist ist wie ihr Körper, tot. Foxtrot, Tango, Alpha. Da war es wieder. F, T, A. Habt ihr es gehört? Wer hat's gesagt? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. F, T, A. Foxtrot, Tango, Alpha. Ich hab's gehört, etwas lauter als sonst. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ich wusste nicht, was Krieg bedeutet. Damals wusste ich nicht, was Krieg bedeutet. Jetzt wünschte ich, ich hätte es nie wissen wollen, erfahren müssen, was Krieg bedeutet. F, T, A. Foxtrot, Tango, Alpha. Ihr hört es immer noch nicht? Es ist jetzt lauter als sonst. Seid doch still und spart euch euer Hurra zum Chindrara. Ihr hört nur noch Chindrara und schreit Hurra, wenn wieder einer in den Krieg zieht, freiwillig in den Krieg zieht. Foxtrot, Tango, Alpha, F, T, A. Jetzt habt ihr es aber gehört. Jetzt müsst ihr es aber gehört haben. F, T, A. Foxtrot, Tango, Alpha. Ihr habt es nicht gehört, oder? Dabei war es viel lauter als sonst. Ihr hört es nicht, wollt es nicht hören. Aber von diesen Geschichten habt ihr gehört. Von Geschichten wie diesen habt ihr aber gehört. Auch nicht, wirklich nicht. Dann hört jetzt zu. Dann hört jetzt wenigstens zu. Aufgeregt kommt das Kind herein, die Post war da, ein Brief dabei. Vom Vater ist die Nachricht da, auf die alle so gewartet haben. Mutter wartet bis in die Nacht, dass die Kinder sind ins Bett gebracht. Sie öffnet den Brief erstmal allein, die Kinder sind doch noch so klein. Den Umschlag auf, der Brief heraus, da fällt auch dieses Foto raus. Ein Foto. Drei Soldaten, ein Foto, einer ist der Vater, ein Foto, die Windmühle, das Foto von der Front. Was schreibst du denn von der Front? Die lieben zu Haus, die sorgen sich. Das muss auch noch durch die Zensur. Die Feldpost wird ja kontrolliert. Das Foto von Max. Wir sehen glücklich aus. Die Mühle da, was für ein Kontrast. Wir lächeln brav in die Kamera, Arm in Arm vor dieser Kamera. Am Horizont der Rauch aufsteigt. An den Flügeln das könnten Leichen sein. Was willst du sagen? Wir ahnen Böses. Was für ein Foto du uns hinterlässt. Wer warst du? Warum dieses Foto? Warum dieses Bild? Was willst du uns sagen, wenn du sowas schickst? Schickst du uns dein Lächeln, dass das Morden nicht mehr sieht? Schickst du uns dein Lächeln und Beweise für Mord im Krieg? Schickst du uns dein Lächeln als Freude über den Sieg? Schickst du uns dein Lächeln als Fuck you, Zensur? Schickst du uns dein Lächeln, vielleicht ein letztes Bild? Schickst du uns ein Lächeln? Wir ahnen Böses. Es war einmal ein junger Mann, der hieß John Brown. Als er in den Krieg ziehen wollte, lächelte seine Mutter stolz über das ganze Gesicht. Die Uniform, die steht dir gut, mein Sohn, sagte sie. Ich bin stolz, dass du deine Pflicht erfüllst. Mach immer brav, was man dir sagt, und du wirst viele Orden bekommen. Die hängen wir dann auf, wenn du wiederkommst. Als es dann endlich soweit war, dass John Brown mit dem Zug an die Front geschickt wurde, erzählte seine Mutter mit stolz geschwellter Brust allen: Mein Sohn fährt gerade an die Front. Wissen Sie, er ist jetzt Soldat. Ab und zu erhielt sie dann einen Brief von der Front, freute sich sehr darüber und gab die Briefe allen zu lesen. Dazu erzählte sie allen, wie gut ihrem Sohn die Uniform und das Gewehr stehe und dass ihr Sohn in einem guten alten Krieg gezogen sei. Doch dann kamen keine Briefe mehr. Eine lange Zeit kam kein Brief mehr, fast ein ganzes Jahr kein einziger Brief. Doch dann endlich kam ein Brief, in dem stand: Hol mich vom Bahnhof ab, dein Sohn kommt aus dem Krieg. Und als die Mutter das las, eilte sie zum Bahnhof und hielt Ausschau nach ihrem Sohn. Doch ihr Soldatensohn war nicht zu sehen. Erst als alle Leute aus dem Zug vorbei waren, sah sie ihn. Und sie traute ihren Augen kaum. Sein Gesicht war zerschossen, seine Hände fehlten ganz. Seine Hüfte stützte ein metallenes Korsett. Und sie erkannte ihn nicht wieder. Auch nicht, als er in einer Stimme, die sie noch nie von ihm gehört hatte, langsam flüsterte. »Mein lieber Sohn«, bat die Mutter, »sag mir, was sie mit dir gemacht haben. Wer hat dich so zugerichtet?« Und John Brown tat sein Bestes, um zu antworten. Aber er konnte seinen Mund kaum bewegen. Als sie das sah, musste sich seine Mutter abwenden. »Als ich in den Krieg zog, Mutter«, antwortete John Brown, »da dachtest du, das wäre das Beste, was ich machen könnte. Erinnerst du dich? Ich war auf dem Schlachtfeld, du warst zu Hause und hast allen erzählt, wie stolz du auf mich bist. Aber du warst nicht dort, ich schon. Und als ich dort war, da dachte ich nur, Gott verdammt, was mache ich hier? Ich muss versuchen, jemanden zu töten oder ich sterbe bei dem Versuch. Und was mich aber am meisten erschreckt hat, war, wenn mir der Feind so sehr nah kam, so nah, dass ich sein Gesicht sehen konnte und sah, dass sein Gesicht wie das meine war. Trotz all dem Donnergrollen der Geschütze und dem Gestank der verwesenden Leichen habe ich nur noch gedacht, ich bin nur eine Marionette in einem Puppenspiel. Und als mir eine Kanonenkugel die Augen rausgeschossen hat, sind meine Schnüre gerissen. Sagt's und zog von dann. Seine Mutter stand noch starr vor Schock, als er sie im Gehen zu sich bat und seine Orden in ihre Hand fallen ließ. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann steht sie da noch heute. Wofür und warum? Das weiß ich schon lang nicht mehr. Der Weg ist das Ziel und der Schmerz das Gepäck. Was mir hier noch bleibt von alledem, was war, die Stiefel geschnürt und im Gleichschritt voran. Eine Generation marschiert in den Tod. Foxtrot, Tango, Alpha, F, T, A. Foxtrot, Tango, Alpha. Wir brauchen diesen Krieg. Mir schien es recht, mir war es recht, denn die Zeiten damals waren schlecht. F, T, A. Foxtrot, Tango, Alpha. Das müsst ihr jetzt aber gehört haben. Das war jetzt kaum noch zu überhören. Hört ihr es immer noch nicht? Foxtrot, Tango, Alpha. F, T, A. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ich bin doch nicht der Einzige, der es hört. Ich kann doch nicht der Einzige sein. Das kommt mir nicht aus dem Sinn, dass ich bestimmt nicht der Einzige bin. Der Einzige war ich nie, der reingefallen ist, der ihnen geglaubt hat. Sie wollten uns erzählen, sie hätten eine Seele. Sie wollten uns Glauben machen, es gäbe was zu lachen. Und im Krieg, da gäb's nur viele lustige Sachen. Und wenn du dachtest, du wärest nützt zu nix, traf dich vielleicht das Geschütz ihrer Werbeoffensive, die heute auch nicht anders liefe. Komm zu uns ins Terrorcamp, mach Karriere bei der Bundeswehr, lerne töten, morde legal, Hobbykiller, schnapp dir dein Gewehr. Ein Traumberuf für sie und ihn, werde Werkzeug demokratischer Macht. Ein Spielplatz für die starke Truppe, auf Friedensmission, bis es kracht. Brunnen bohren und Schulen bauen, Sozialarbeit in Uniform. Das ist kein Krieg, du kämpfst nur für Frieden. Entwicklungshilfe am Hindukusch. Schieß auf Terroristenpack, Ego-Shooter, ganz real. Attraktionen, Märchenwelt, Kollateralschaden, Ritual. Spiele mit uns Risiko, gewinne Dauerkarte Wildwestspaß, Bombenstimmung auf Patrouillenfahrt, die Achterbahn der Emotionen gibt Gas. Pfadfinder für immer, dein Traumberuf Mörder, Paintball, Action und Feuerwerk. Verstümmelter Arm, dein Bein amputiert, bringt richtig Geld, mach dich zum Held. Schnell am Drücker, lahm im Kopf, in Krisenzeiten ein sicherer Job. Saufen, Sonnen, Panzer fahren, voll bombig ist die Taliban. Spiel mit Minenlotto am Selbstmordstrand. Mach Urlaub mit den harten Jungs im Freizeitpark Afghanistan. Zinssagrennen im Abenteuerland. Doch diese Werbung war, wie Werbung nun mal ist, eine riesengroße Lüge und einfach nur Beschiss. Im Wesentlichen ist der Kommiss nicht viel mehr als dies. Soldat sein heißt, zu jeder Zeit, an gottgefällig reinem Leben, an Sitte und Gehorsamkeit der Welt ein gutes Beispiel geben. Und unbedingt muss weit und breit die Stimme man zum Lob erheben, wenn man vernimmt, was Preußenstaat für prächtige Soldaten hat. Denn der Herr Hauptmann ist gewillt, dass tadellos sei seine Truppe. Ist das nicht der Fall, der Zorn im Schwillt, die Füsilier genannte Puppe. Sei darum unentweicht gedrillt, wie es geschieht, das ist ihm Schnuppe. Dafür weiß ja der Herr Sergeant manch Mittel, das sonst unbekannt. Was liegt an einem Magenpuff, an einem Stoß der Degenscheide? Was liegt daran, trifft dich ein Puff, durchpiekt dir deine Eingeweide? So wollen wir doch begeistert schreien, oh welche Lust, Soldat zu sein. In eine Lände oder beide. Und wenn auch wirklich wer im Suff, durchpiekt dir deine Eingeweide, so wollen wir doch begeistert schreien, oh welche Lust, Soldat zu sein. Ich wurde ein Soldat. Warum, das habe ich vergessen. Doch die Zeiten damals waren schlecht und mir schien es recht, mir war es recht. Ihr alle, die euch heute fragt, ob Soldat sein euch wohl auch behagt, euch allen sei nur eins gesagt. Lasst die Scheiße besser sein, denn ein Soldat, der lernt nur eins. Vergessen, wie es ist, ein Mensch zu sein. Denn was du musst, das ist nur töten und einmal wirst du sterben müssen. Wozu brauchst du da noch ein Gewissen, das doch nur menschlich allzu menschlich ist? Foxtrot, Tango, Alpha, F, T, A. Foxtrot, Tango, Alpha, F, T, A. Das war laut jetzt. Das könnt ihr nicht gehört haben. Das war laut und deutlich. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ihr könnt es mir bestimmt erklären. Es kommt mir nicht in den Sinn, dass ich wirklich nur der Einzige bin, der es hört. Fuck, Wisst ihr, was mich wirklich stört, dass meine Geschichte zwar mir gehört, The Army, aber nicht nur mich zerstört, sondern alle, die sie trifft? Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort hinein in die Kaserne. Gefangen war ich wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von den Liebchens Herzen musste ich hinweg und von der Freunde Kreis. Denk ich daran, fühl ich der Wehmut Schmerzen, fühl in der Brust des Zornes heiße Glut. Ich bin Soldat, doch nur mit Widerstreben. Ich lieb ihn nicht, den blauen Königsrock. Ich liebe es nicht, das blutge Waffenleben. Mich zu verteidigen wär genug ein Stock. O sagt mir an, wozu braucht ihr Soldaten? Ein jedes Volk liebt Ruh und Frieden nur. Allein aus Herrschsucht und dem Volk zum Schaden lasst ihr zertreten, ach, die goldene Flur. Ich bin Soldat, muss Tag und Nacht marschieren. Statt an der Arbeit muss ich Posten stehen. Statt in der Freiheit muss ich salutieren und muss den Hochmut frecher Burschen sehen. Und geht's ins Feld, so muss ich Brüder morden, von denen keiner mir zu Leid was tat. Dafür als Krüppel trage ich Band und Orden und hungernd rufe ich dann, ich war Soldat. Ihr Brüder all, ob Deutsche, ob Franzosen, ob Amis, Dänen, ob vom Russenland, ob grün, ob rot, ob blau, ob weiß die Hosen, gebt euch statt Blei zum Gruß die Bruderhand. Auf lasst zur Heimat uns zurückmarschieren, von den Tyrannen unser Volk befreien, denn nur Tyrannen müssen Krüge führen. Soldat der Freiheit will ich sein. Wir lernten in der Schlacht zu stehen bei Sturm und Höllenglut. Wir lernten in den Tod zu gehen, nicht achtend unser Blut. Und wenn sich einst die Waffe kehrt auf die, die uns im Kampf den Kampf gelehrt, sie werden uns nicht feige sehen. Ihr Unterricht war gut. Wir töten, wie man uns befahl, mit Blei und Dynamit, für Vaterland und Kapital, für Kaiser und Profit. Doch wenn erfüllt die Tage sind, dann stehen wir auf für Weib und Kind und kämpfen, bis durch Dunst und Qual die lichte Sonne sieht. Soldaten, ruft's von Front zu Front, es ruhe das Gewehr. Wer für die Reichen bluten konnt, kann für die Seinen noch viel mehr. Ihr drüben, auf zur gleichen Pflicht, vergesst dem Freund im Feinde nicht, in Flammen ruft der Horizont nach Hause jedes Heer. Lebt wohl, ihr Brüder, unsere Hand, dass ferner Friede sei. Nie wieder reißt das Völkerband in rohem Krieg entzwei. Sieg allen in der Heimatschlacht. Dann sinken Grenzen, stürzt die Macht und alle Welt ist Vaterland und alle Welt ist frei. F, T, A, Foxtrot, Tango, Alpha. Foxtrot, Tango, Alpha. F, T, A. Tape. Der Drummer ist der Einzige, der sein Instrument konnte, gleich. Ein bisschen, ja. Ja, das eben. Das ist ein Tape von 83, ich glaube, davon gab es 20 oder so. Ich war Soldat, ich bin's nicht gern gewesen. Warum ich Soldat geworden bin, das habe ich vergessen. Die Zeiten damals waren schlecht. Mir schien es recht, mir war es recht. Doch jetzt weiß ich, was soll es bedeuten, dass ihr es seid, die ihr zu mir sprecht. Das kommt mir jetzt erst in den Sinn. Ihr sagt, es gibt ihn nicht, den guten Krieg. Lasst ihr nichts erzählen, genauso wenig wie das gute Militär. Glaubt ihnen ihre Lügen nicht. Du hast es doch am eigenen Leib erfahren. Und jetzt weißt du auch, dass wir es waren, die es dir in dein Ohr gesetzt. Foxtrot, Tango, Alpha. FTA. Foxtrot, Tango, Alpha. Und ich weiß jetzt, was soll es bedeuten. Und ich weiß jetzt, dass ihr es seid, die ihr zu mir sprecht. Und ich weiß es einfach, ihr habt recht. Foxtrot, Tango, Alpha. Das ist das Band, das uns vereint. Ein Code, der nur eines meint. F-T-A. Aus guten Menschen macht man keine Soldaten. F-T-A. Gegen jeden Krieg, gegen jedes Militär. F-T-A. Das gute Leben passt in keine Uniform. Fuck the army, and life will be magic if we start to break free from those fucking wars and your shit fucking military. Und einmal ging einer mit gutem Beispiel voran und lasst uns alles tun, dass seine Geschichte mehr als ein Märchen sein kann. Die Nacht ist dunkel, doch erhellt vom Licht der Explosion. Ein Krieg um Macht und Geld zwischen zwei Nationen. Er liegt in seinem Schützengraben, tut das Beste, nicht zu sterben. Neben ihm fallen die Kameraden, sein Leben längst in Scherben. Und er hört, wie sie kommen, und er kann nichts weiter tun. Niemand ist je entkommen, gleich bringen sie ihn um. Und er steigt aus dem Graben, und er singt sein Lieblingslied. Und er steigt aus dem Graben und er tanzt mitten im Krieg. Und er tanzt auf dem Schlachtfeld und er tanzt, wie es ihm gefällt. Und er tanzt auf dem Schlachtfeld, als sei er allein auf der Welt. Und sie halten inne, bleiben stehen. Auf ihren fahlen Gesichtern kann man die Verwirrung sehen. Er hält von Mündungslichtern. Es erhebt sich der Gedanke an den Frieden der Kindheit, an die Freude und das Tanzen fernab vom Kriegesleid. Es erhebt sich der Gedanke. Und sie fangen an zu singen. Sie singen sein Lieblingslied und sie fangen an zu tanzen und sie tanzen mitten im Krieg. Und sie tanzen auf dem Schlachtfeld. Sie tanzen, wie es ihnen gefällt. Und sie tanzen auf dem Schlachtfeld und sie feiern, weil es ihnen gefällt. Es gibt keinen Krieg, wenn keiner ihn will. Auf meinem Helm stand einst Born to Kill, weil das ist, was du bist, wenn du Soldat geworden bist. Die Frage, die bleibt, was macht dich dazu, wer bringt dich so weit? Die Antwort, die führte zu weit, weil du eigentlich weißt, dass die Ratte sich damit in den eigenen Schwanz beißt. Mach es wie wir, mach es dir leicht, scheiß auf den Shit. Mach einfach nicht mit. Wir sind noch nicht viele, doch werden wir mehr. Mit uns keinen Krieg, mit uns kein Militär. Und sollten sie fragen, was das alles soll, dann sag einfach, wir haben die Schnauze voll. Und das sollte reichen, denn es sind unsere Leben und die leben wir nicht als uniformierte Leichen. Ich soll kämpfen für mein Land, obwohl ich keinen Sinn drin sehe. Ich soll morden für mein Land, obwohl ich Kriege nicht verstehe. Ich soll töten für mein Land, obwohl ich gar nicht töten will. Ich soll sterben für mein Land, doch was zu viel ist, ist zu viel. Es ist die Welt, die sich dreht, wenn der Sekundenzeiger zählt. Der Mensch, der stirbt, wenn die nächste Bombe fällt. Es kann niemand hier entscheiden über andere Menschen leben. Es hat niemand hier das Recht und kann sich dieses so abändern, andere Menschen zu befehlen und sie in den Tod zu treiben. Wer hat dir das Recht gegeben, ihnen Regeln vorzuschreiben? keine Fahne, die es je verdient hat, dass du für sie Blut vergießt. Wie kommt's, dass du nicht fragst, wer dich da zum Mörder machen will? Du drückst gerne den Abzug, doch ansonsten bleibst du still. Ist dir egal, wen du eigentlich beschützt, für wen du tötest und wem dein Handeln nützt? Wer der Mensch ist, auf den du da schießt? Wer dich angelogen hat, damit du ihn als Feind siehst? Keine Fahne, die je hielt, was sie je versprach. Scheiß auf, was die Leute sagen, denk lieber selber nach. Deine wahren Feinde stehen nicht auf dem Schlachtfeld. Die sitzen im Bunker und zählen ihr Scheißgeld. Und jetzt kommst du und willst ein großer Held sein, hörst ihre Lügen, fällst drauf rein. Sie erzählen, Grenzen würden irgendwas bedeuten. Ja, doch nur wegen euch Idioten an den Zäunen. Sie sagen Menschenrechte und meinen Machtinteressen. Militärintervention immer dann, wenn es sich lohnt. Wir sind noch nicht viele, doch werden wir mehr. Mit uns kein Krieg, mit uns kein Militär. Fuck the army and life will be magic if we start to break free from those fucking wars and your shit fucking military. Und wie stellt ihr euch das vor, werden sie euch fragen. Und dazu kann ich euch nur sagen, wir haben die besseren Fragen. Fragt eure Väter, warum sie sich nicht vor euch stellen, wenn man euch zum Dienst mit der Waffe holt. Fragt eure Mütter, warum sie jammern und euch doch freigeben für ein Handwerk, das stets Mord und Totschlag führte. Fragt eure Priester, was sie sich dabei gedacht haben, als sie euch liebe deine Feinde und du sollst nicht töten lehrten. Hütet euch vor den Klugschnäbeln, die euer bestes Wissen und Gewissen untersuchen, denn gerade sie sind es, für die ihr später töten und sterben müsst. Fragt eure Eltern, ob sie euch wirklich mehr lieben als all diese fatalen Begründungen von Heimat, Treue, Vaterland und Ehre. Fragt sie, hört nicht auf zu fragen. Und wenn sie euch keine Antwort geben oder wie so oft nur mit den Schultern zucken, dann fragt sie, warum sie euch dann wohl in die Welt gesetzt haben. Fragt sie und hört nicht auf zu fragen. Fragt sie, what the fuck wir damit zu tun haben, wenn ihre scheiß Weltordnung zusammenbricht und sie medial wie die letzten rechten Nattern schon von der neuen Weltordnung schnattern. Als wäre es sogar die alte wert gewesen, dass für diese Ordnung Berge von Leichen in der Sonne verwesen. Aber genau das ist es, was es war. Und wer anderes behauptet, der behauptet Mist, weil das Militär und der Krieg Garant der alten Weltordnung ist. Das Militär wird auch Garant der neuen Weltordnung sein. Vielleicht wird das Militärische sogar selbst die neue Ordnung sein. So sieht es zumindest gerade aus. Und von allen Seiten kommt dafür sogar noch Applaus. F.T.A. Foxtrot Tango Alpha. Fuck the army. Fuck the army and life will be magic if we start to break free from those fucking wars and your shit fucking military. Wir sind jetzt schon viele und wir werden noch mehr. Mit uns kein Krieg, mit uns kein Militär. Die Entscheidung fällt auch nicht schwer. Wir verweigern das Militär. Kein Dienst fürs Vaterland. Weder mit noch ohne Waffe in der Hand. Das habe ich gesagt und nur damit ihr es wisst, auch wenn die Wehrpflicht faktisch wieder eingeführt ist. Wir sind jetzt schon viele und wir werden noch mehr. Wir wissen, das ärgert euch sehr und wir sehen euch schon flennen, wenn in der Nacht die Leuchtfeuer mit unseren Einladungen zur Wehrerfassung brennen. Und wenn dir die Bundeswehr den Fragebogen schickt, dann denkt ihr nicht, fuck, jetzt bin ich gefickt. Hey, chill, Alter, nichts musst du machen. Nein, nein, nein, piss dich nicht an, dich kriegen die nie. Schmeiß ihn gleich weg. Beantworte ihn einfach nicht. Komm, zünd ihn an und denk nicht mehr dran. Oder noch besser, scheiß einfach drauf. Und wenn es soweit ist, dann kann es sein, dass sie dich immer noch sekieren und dich fragen, wo du bist und dir nachtelefonieren. Aber dann chill, Alter. Lass es ruhig bimmeln. Piss dich nicht an, wenn sie wieder klingeln. Heb einfach nicht ab. Heb nicht ab. Leg gleich auf. Leg einfach gleich auf. Und wenn sie sich immer noch mehr meldet, sag, sie haben sich verwählt. Oder noch besser, kein Anschluss unter dieser Nummer. Und wenn's dann bei dir klopft und da draußen steht ein Soldat und schreit, aufmachen, Militär, Polizei, dann chill, Alter. Mach einfach nichts. Piss dich nicht an. Das sind nur Tricks. Mach nicht auf. Mach einfach nicht auf. Sei einfach nicht da. Sei nicht da. Lass ihn dort stehen. Er wird wieder gehen. Weil irgendwann wird's ihm zu blöd. Schmeiß ihn weg. Heb nicht ab. Mach nicht auf. Sei nicht da. Die kriegen dich nie. Denn wir sind schon viele und wir werden noch mehr. Mit uns keinen Krieg, mit uns kein Militär. Holen sie einen, holen sie alle. Und das lassen wir nicht zu, dann gibt's Krawalle. Denn Solidarität ist, was ihr nicht versteht. Weil das in eurer militärischen Welt auch nicht geht. Holen sie einen, holen sie alle. Doch das passiert nicht. Wir sind alle zusammen gegen die Wehrpflicht. Der Text ist jetzt einfacher von dem hier. Es gibt nur drei Wörter im Text. Zwei Zeilen. Fuck the army or it will fuck you, war der Text. Das ist auch die Message für heute gewesen. Schön, dass ihr da wart.